Ja, bitte geh du dran, weil dein Blueprint zu meinem Innova. Doch ich geb ein F wie ein Feld im Test. Die Ratten werden schlimmer, als damals die Pest. Doch so wie die Zeitung wirst du gepresst. Entscheid dich, bist du jetzt Teil der Quest. Bist du dagegen oder erweckt? Like mal. Bist du dagegen oder erweckt?